Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 5 Uhr mit Chris Berdrow. Frankreich verschärft heute seine Corona-Maßnahmen. In besonders betroffenen Landesteilen, vor allem im Osten und Südosten, gilt die Ausgangssperre nicht erst ab 20, sondern schon ab 18 Uhr. In der Bretagne ist unterdessen eine illegale Silvester-Rave-Party aus dem Ruder gelaufen. Harte Beats und Laserlicht in einem Industriehangar der Gemeinde Lieuron, rund 40 Kilometer südwestlich der bretonischen Hauptstadt Rennes. Der Ort hat nicht mal 800 Einwohner, die Party zählt dreimal mehr Gäste. Rund 2500 Personen, denen 150 Polizisten gegenüberstehen. Die wurden teils verletzt durch Stein- oder Flaschenwürfe. Dazu kommen zerstörte und beschädigte Polizeiautos. Die Partygäste selber äußern, nach Monaten der Corona-Beschränkungen einfach abfeiern zu wollen, meist ohne Rücksicht auf die Folgen. Stefanie Markert, Paris. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält es für möglich, dass wegen Corona geschlossene Kitas und Grundschulen ab der 2. Januarhälfte wieder öffnen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Voraussetzung wäre, dass alle anderen Klassenstufen geteilt werden und wechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhalten, sagte Lauterbach der Rheinischen Post. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder ab 12 Jahren genauso ansteckend seien wie Erwachsene. Der CDU-Politiker Merz ist prinzipiell gegen eine Aufnahme von Migranten aus Lagern in Griechenland oder Bosnien. Die Europäische Union habe die Verpflichtung, den Flüchtlingen auf dem Balkan oder auf den griechischen Inseln an Ort und Stelle zu helfen, sagte Merz den Funke-Zeitungen. Die humanitäre Katastrophe lasse sich nicht dadurch lösen, dass man die Flüchtlinge nach Deutschland hole. Merz ist einer von drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Der US-Kongress hat zum ersten Mal ein Veto von Präsident Trump gegen einen Gesetzentwurf überstimmt. Nach dem Repräsentantenhaus votierte nun auch der Senat mit großer Mehrheit für den 740 Milliarden Dollar schweren Verteidigungshaushalt. Viele Republikaner in beiden Kammern verweigerten dem Präsidenten die Gefolgschaft. Die lückenlose Finanzierung der Soldatengehälter war ihnen wichtiger. Trump hatte unter anderem vergeblich versucht, über den Verteidigungshaushalt auch mehr Kontrolle über Internetunternehmen wie Google, Facebook und Twitter zu bekommen. Mit dem überstimmten Veto steht jetzt auch der von Trump angeordnete US-Truppenabzug aus Deutschland wieder auf dem Prüfstand. Zunächst soll eine Kommission untersuchen, ob der Abzug wirklich im Sicherheitsinteresse der USA ist. Julia Kastein, Washington. Das waren die Nachrichten mit Chris Berdrow. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, im Norden örtlich Schauer. Die Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Tagsüber häufig grau mit dichten Wolken oder Nebel. In der Mitte und rund um die Mittelgebirge aufgelockert bis 4 Grad. Die Zeit 5.03 Uhr. Was ist da los auf den Straßen? Die A52 Roermond Richtung Mönchengladbach ist zwischen Schwalmtal und Hostert nach einem Unfall gesperrt. Und am Rande des Thüringer Waldes gibt es dichten Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. So auch auf der A71 zwischen Oberhof und Meiningen. Fahrt da bitte vorsichtig. Die junge Nacht der ARD. Hallo, schönen guten Morgen um kurz nach 5 am Samstag, dem 2.1.2021. Ich sage einfach jetzt im Moment sehr oft und gerne die Wochentage nochmal dazu, weil nach den ganzen Feiertagen weiß man ja auch überhaupt nicht mehr, welcher Tag eigentlich heute ist. Wie gesagt, Samstag heute und diese Sendung, die geht jetzt noch eine knappe Stunde zusammen. Wir verbringen die Nacht so lange zusammen, bis aus der jungen Nacht eine alte Nacht geworden ist. We fight all the time, but tend to forget. I say that you're mine, but you ain't mine yet. We see our whole lives in pictures and text. Maybe that is why we don't see the end. I don't like getting caught in emotions. Most times we end up broken. Sometimes it's better if you don't. As far as I know, we're heading for a spiral and calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living off the high notes, skipping all the milestones. It's feeling good for now. As far as feelings go,

jungen Herren, said you to me, I'm just hoping I don't be beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday, to make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching the positions for you. Day. Positions in der jungen Nacht, 5.13 Uhr ist es jetzt. Und der nächste Track, der kommt von den Jungs von Medusa. Das sind die hier. Das hier ist Piece of Your Heart zusammen mit Good Boys, Medusa. Und jetzt haben sich die Jungs mit Dermot Kennedy zusammengetan. Irischer Singer-Songwriter, den wir wiederum hierher kennen. We used to be jazz. Ja, und herausgekommen ist Medusa featuring Dermot Kennedy, Paradise, klingt so. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside, help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try, learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there, have no fear, close your eyes, find paradise. Oh my, my, my, there's a thousand miles between you and me. Gone, the morning's won. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Oh my, my, my. A thousand miles between me and paradise. Die junge Nacht ist hier mit einer Warnmeldung. Vorsicht auf der A8 Stuttgart-München zwischen Neuses und Augsburg-West sind Füchse auf der Fahrbahn. Und während ich das sage, kommt noch eine Warnmeldung rein. Vorsicht auf der A30 Rheine Richtung Amsterdam. Zwischen Rheine-Nord und Salzbergen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2,000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah, never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2C slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the self, well. If I'm moving shaky, Chels will do the himself, yeah. Solo, don't they YOLO for real? Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Who's back? Juicy Slide, Drake in der jungen Nacht und eine Warnmeldung: Vorsicht auf der A61 München-Gladbach Richtung Koblenz. Zwischen Türnich und Gimnich liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. So, Freunde, jetzt muss ich mal jemanden anrufen hier. Luca hat mir geschrieben über die 0221-567-89-111. Hallo. Hallo, Luca. Hier ist Fritz aus der jungen Nacht. Ich habe gerade eine Nachricht von dir bekommen. Ach so, ja. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, du verarschst mich oder so. Nein, ich verarsche dich nicht. Niemals würde ich das tun. Luca, weswegen hast du mir eine Nachricht geschrieben? Weswegen sollte ich dich zurückrufen? Ja, also gerade saß ich im Auto und meine Freundin hat mich angerufen, ganz hysterisch. Ja. Und wollte unbedingt nach Köln. Und dann habe ich Nadine gefragt: Nadine, was ist denn jetzt eigentlich los? Nadine ist die Freundin, die dich da angerufen genau. hat. Genau. Ja. Sag mal hallo. Hallo. Hallo, Nadine. Hallo. Was ist denn los? Weswegen warst du aufgeregt, Nadine? Also, ich habe erfahren, dass mein Freund fremdgegangen ist. Ja. Wie hast du das erfahren? Noch ganz einfach mit Instagram und Social Media. Ja, also ich habe erfahren, dass er mir fremdgegangen ist und ich will jetzt unbedingt nach Köln fahren, um ihn zur Rede zu stellen und ihn... Natürlich eine zu klatschen. Ja, genau, um ihn eine zu klatschen. Freunde, da müsst ihr aber vorsichtig sein. Also Gewalt ist hier nicht angesagt. Doch, das gehört dazu. Das gehört dazu? Na, ich weiß nicht. Also, nein, ich mein, natürlich im 1-Live-Sektor gibt es das natürlich nicht. Na, und auch ja, im Rest der jungen Nacht gibt es sowas einfach nicht und ihr meint das natürlich nur übertrieben und macht das nicht in Wirklichkeit. Ihr wollt ihm nur so verbal den Arsch versohlen dafür, dass er fremdgegangen genau. ist. Genau. Ja, aber warum denn um die Uhrzeit, Freunde? Warum seid ihr denn um die Uhrzeit noch unterwegs und also wollt das jetzt machen? Hat das nicht bis, sagen wir mal, 10 Uhr morgens Zeit, wo man nur so entspannt mit dem Brötchen in der Hand und Käffchen in der Tür losfahren kann? Nein, also ich bin so aufgebracht, dass das nicht mehr bis morgen warten kann. Ich bin Italienerin und dieses Temperament ist in mir. Ich kann nicht bis morgen warten. Vielleicht können wir dich einfach im Sendehaus besuchen. Ja, mal gucken. Wenn ihr dann in Köln seid, vielleicht, in Klammern hoffentlich, bin ich dann schon weg. Okay. Auf Nadine möchte ich jetzt gerade auch nicht treffen. Eben. Also, Luca, Nadine, ihr beiden Schatzis, tschüssi. Ciao, Ben. Bis dann. Ciao. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. And they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem ARD. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Was ist denn da überhaupt los auf den Straßen? Die A6 Heilbronn Richtung Pilsen ist zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost nach einem Unfall gesperrt. Dann die A52 Romont Richtung Mönchengladbach, die ist zwischen Schwalmtal und Hostert nach einem Unfall gesperrt. Da hat sich ein PKW überschlagen und am Rande des Thüringer Waldes gibt es dichten Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter. So auch auf der A71 zwischen Oberhof und Meiningen. Fahrt bitte vorsichtig. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Kurz nach 5:30 am Samstagmorgen. Hier ist Fritz Schäfer. Hallo, sagt mal, habt ihr eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr? Falls ja, dann schreibt mir, sprecht mir über die 0221-5678-9-111, was das für Vorsätze sind. Und falls nein, schreibt mir auch, warum. Und wieso überhaupt nicht? 0221-5678-9-111. Mm-hmm. Ben Scholes featuring Kiddo. All We Got in der jungen Nacht. 5.37 Uhr und hier ist noch eine Warnmeldung. Ne, zwei Warnmeldungen sogar. Vorsicht auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg. Zwischen Wiesentheid und Geiselwind ist eine ungesicherte Unfallstelle. Und die nächste Warnmeldung ist Vorsicht auf der A3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen Dreieck Langenfeld und Kreuz Hilden liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Freunde, ich kann nicht ins Jahr 2021 vernünftig eintauchen und starten, wenn ich nicht weiß, wie Silvester bei Dennis aus Hürth war. Ey, Silvester, alle waren ja traurig gewesen und normalerweise kommt die ganze Familie ja zu uns zum Raclette grillen, weil wir haben zwei Toiletten. Aber ich habe dieses Jahr aus der Tugend eine Not gemacht, habe mir unsere 5 Raclette Grill genommen, alle auf einen Tapeziertisch gestellt, hintereinander weggeschaltet und habe den ersten Raclette Drive-In gebaut. Ja, ich habe meinen ehemaligen Kinderzimmer-Bürostuhl von Transformers genommen und bin immer wieder um den Tisch gefahren. In der ersten Runde habe ich einfach das Fleisch oben drauf gelegt, Fleisch gerollt, Fleisch drauf gemacht, gerollt und so weiter. An einer Stelle habe ich dann so ein bisschen Fischchen gemacht, für die Oma, und einen alten Spontex-Schwarm aus der Spüle für die Larissa und habe, der erzählt, dass das ein veganes Schnitzel ist. So, in der zweiten Runde habe ich dann das Fleisch, was mittlerweile fertig war, von der ersten Runde in die Fähnchen reingemacht. In der dritten Runde das ganze Gemüse, also das ist bei mir nur Ananas. Und in der vierten Runde dann den Käse. Ich muss dazu sagen, ein Fähnchen habe ich leer gelassen für ein Spiel, das ich erfunden habe. Und zwar, das heißt Russisch Raclette. So, und da war Zeittag. Dann habe ich mir Teller genommen und bin so ganz gemütlich um den Tisch rumgefahren und habe abkassiert. Die Fähnchen ausgeleert, aufgegessen. Da hatte der Begriff, den das war, eine ganz andere Bedeutung. Das sage ich dir aber. Ich habe wirklich 40 Mal den Mund verbrannt. Eigentlich war es total super. Es war wie immer. Die Oma hat dann 3 Stunden sauber gemacht. Larissa war 2 Stunden sauer und hat mit mir nicht mehr geredet. Und ich habe 1 Stunde gebraucht, von dem Stuhl mich auf das Sofa zu robben. Ja, eins ist mir klar geworden. Ich habe diese Raclette völlig unterschätzt. Ich nehme direkt 2 Stück mit auf die Baustelle. Stelle ich den einen dahin, dann mache ich da ganz viele belegte Toastbrote drauf. Und dann tue ich den anderen umgekehrt oben drauf. Und schon habe ich einen Sandwich Maker XXL. Boah, ich bin der Beste. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Just give me the deeds and we be clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoking. Call the girls who we poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top our girls we promoting and supporting, and them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it from we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimping as we riding. Y'all them a page, me want to raise me to me writing up tune and drive them crazy. But I'm when I two born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, the girl a cruise it, well reputed. Cause we are the girl them champion, got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, now just give me the light and make we blaze it, the roof we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding. Just give me the deeds and we be clubbing, yeah. Clubbing, yeah. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, we get the best girls in every nation. Some of girls we promoting and supporting, and them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if I we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if I we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it. clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be talking now. Talking now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. Junge Nacht mit Fritz Schäfer. Überall immer nur du. Celine, überall in der jungen Nacht um 5.48 Uhr. 0221 5678 9111. Das ist die junge Nachtnummer, unter der ihr mich hier direkt im Studio erreichen könnt. Zum Thema jetzt gerade: Habt ihr Vorsätze für dieses neue Jahr? Hier, Joy aus Paderborn hat sich gemeldet per Sprachnachricht. Was sagt sie? Was sind die Vorsätze? Ich wollte für 2021 mir vornehmen, jetzt immer pünktlich zur Arbeit zu kommen. Heute dachte ich mir, starte ich damit und jetzt bin ich fast eine Stunde zu früh bei der Arbeit. Oi, ja, Hauptsache, das wird alles noch so ein bisschen, klingt nachher so ein bisschen motivierter noch bei dir auf der Arbeit, wenn du dann angekommen bist, Joy. Lukas aus Nettetal, der guckt auf 2021, indem er sich Anti-Vorsätze macht, also du willst nicht ab sofort ins Fitnessstudio gehen, so nach dem Motto. Er findet, Vorsätze lohnen sich dieses Jahr einfach nicht. Nein, ich sag mal, es funktioniert ja nicht. Man kann sich den Vorsatz ja gerne nehmen, aber könnte man machen, um einen Vorsatz zu haben, weil funktionieren tut es ja eh nicht. Ich habe bisher, glaube ich, auch eigentlich noch nie einen Vorsatz gehabt und habe es irgendwie immer versucht, so zu nehmen, wie es kommt. Sagt Lukas aus Nettetal. Und David aus Selm hat mir außerdem geschrieben zum Thema Vorsätze für dieses Jahr. Ich habe keine Vorsätze, denn wer vorsätzlich handelt, macht sich strafbar. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome. And we all shimmer moving. Turn on, turn on. Schäfer. Hey! So, Freunde, hier, fast 6 Stunden liegen jetzt hinter uns. Junge Nacht war heute 6 Stunden lang und neigt sich jetzt dem Ende. Gleich läuft hier der letzte Song. Ich finde aber, vor dem letzten Song habe ich mir noch so einen eigenen Song verdient, so ein kleines Ständchen jetzt dafür, dass wir das jetzt hier alles so lange durchgezogen haben. Du bist die Blume der Nacht für mich. Schnell, aktuell und dynamisch. Behende führst du durch die Sendung und moderierst sie in Vollendung. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Burning inside you, oh, inside you, you are.